Die Homeriden von Friedrich von Schiller. Wer von euch ist der Sänger der Ilias? Weil's ihm so gut schmeckt, ist hier von Hainen ein Pack Göttinger Würste für ihn. Mir her, ich sang der Könige Zwist, ich die Schlacht bei den Schiffen, mir die Würste, ich sang, was auf dem Ida geschah. Friede, zerreißt mich nur nicht, die Würste werden nicht reichen, der sie schickte, er hat sich nur auf einen versehen.